Miteinander Friede unter der Neon-Skyline, die wird euch streifen. Elektrische Herzen, die weit weg von zu Hause schlagen. Stimmen in Wellen, die Nacht lebend tanzen synchron. Die Stadt ist eine Bühne, die wir alle im Spiel sind. Die Lichter und Schatten malen den Weg. Eye flüstert durch die leuchtende Luft. Eine Fusion von Beats führt uns überall hin. Im Fabritio am besten. Riesige Outdoor-Träume kollidieren. Musik und magische Nebeneinander. Der lebendige Rhythmus kann uns nicht widerstehen. In diesem Moment koexistieren wir zusammen. Im Fabritio am besten. Im Fabritio. Künstliche Sterne leuchten die Nacht auf. Mischen sie das Reale mit kodierter Freude. Eine Symphonie, die auf binären Träumen aufgebaut ist. Die Zukunft ist lauter, als es scheint. Im Fabritio am besten. Ein digitaler Funke, ein Soundtrack der Ausschaltungen im Dunkeln geboren wurde. Wir sind nicht allein, der Mix ist klar. Jede Schallwelle zieht uns in die Nähe. Riesige Outdoor-Träume kollidieren. Musik und magische Nebeneinander. Der lebendige Rhythmus kann uns nicht widerstehen. In diesem Moment koexistieren wir zusammen. Im Fabritio am besten. Lauter als es scheint. Im Fabritio am besten.